sich ihm zum Führer wählen, können nie das Ziel verfehlen. Sie nur gehen auf sicherer Bahn, mit dem Herrn fang alles an, mit dem Herrn fang alles an. Mit dem Herrn fang alles an, Mut wird dir dein Helfer senden.